sagen Sie denn jetzt? Der Wind hat sich gedreht im Lande, mit einem Paukenschlag aus Bayern. Damit hätten Sie wohl nicht gerechnet, Wien. Dass das die ganze Zeit so weiterlaufen wird, haben Sie doch geglaubt, so langsam in den Sozialismus schlittern. Und wir stehen daneben und sehen einfach zu dabei und hören uns das an. Da ist drumherum geredet, drumherum gelabert, drumherum gequatscht. Da haben sie sich die ganze Mühe alle Jahre durchgemacht. Nach dem Zusammenbruch fing das schon an mit Entnazifizierung. Die Bescheinigung darüber habe ich heute. Die hängt auf meiner Vorstandstoilette unter Glas. Der Aufsichtsrat lacht jedes Mal darüber Tränen. Dann Umerziehung. Menschenskind, was haben sie sich damals bloß gedacht? Besonders clever war das ja nun nicht. Zum Beispiel ich habe das drüben in den Staaten absolviert und das war beste Schulung. Zusammen übrigens mit einem Mann von Ihnen. Der sitzt mir bei Tarifverhandlungen am Tische heute gegenüber. Na jedenfalls, dass ohne uns nichts läuft, habt ihr ja ziemlich schnell kapiert. Drahtzahl. Drumherum geredet. Drumherum gelabert. Drumherum gequatscht. Dass wir so falsch gar nicht gelegen hatten, damals in den 1000 Jahren, habt ihr ja ziemlich schnell gespürt im Kalten Krieg. Da hattet ihr ganz schönes Muffenblasen wie. Aber die neue Wehrmacht mussten wir dann. Gegen eure geschlossene Phalanx haben wir die durchgesetzt. Was hättet ihr denn ohne uns gemacht? Und dann in allen ruhigen, fetten Jahren mit sozialer Symmetrie. Und Partnerschaft und Bipapo. Wer hat uns denn da vor Systemveränderern geschützt aus euren eigenen Reihen? Wir. Notstandsgesetze beispielsweise. Da haben sich viele doch von euch gedrückt. Obwohl ihr wusstet, dass es ohne das nicht ging. Trotz allem. Drumherum geredet. Drumherum gelabert. Drumherum gequatscht. Wir mussten dann trotz allem noch den Buhmann spielen. Unverbesserliche alte Nazis, Kriegsverbrecher, sowas mussten wir uns anhören alle Jahre. So, und damit ist nun endlich Schluss. Den Laden schmeißen, aber bitte nur in Sack und Asche und im Büßerhemd und jedes Mal sich an die Brust geschlagen. Bei Auschwitz, Majdanek und Holocaust und Pipapo. Noch nie hat sich ein Volk in der Geschichte so etwas geleistet. Die eigene Elite 35 Jahre durch den Dreck zu ziehen. Nun gut, wir haben geschwiegen. Aber manchmal kann ich Ihnen sagen, da ist einem der Kragen schon geplatzt bei diesem. Drumherum geredet. Drumherum gelabert. Drumherum gequatscht. Was ihr aus unserem Land gemacht habt, unserem Deutschland, das ist schon eine Sauerei, gelinde ausgedrückt. Ich sag nur Ostverdrehen. Die Perspektive, auf die unser Volk bei Strafe seines Untergangs niemals verzichten darf, habt ihr doch einfach weggedrückt. Die Linie Chemnitz, Krakau, Kiew, daran zu denken, war doch schon verboten. Seht euch eure Jugend an. Von wegen Leistung, weiterkommen, neue Grenzen. Stattdessen Händchen halten, Schmusen, Nabelschau. Beim ersten Knall, da zittern denen doch die Marschenknochen. Aber der Wind hat sich gedreht im Land. Mit einem Paukenschlag aus Bayern. Jetzt wird aufgeräumt. Bis zur Jahrtausendwende, sage ich Ihnen, und darüber. Da ist nun endlich Schluss mit diesem. drumherum geredet, drumherum gelabert, drumherum gequatscht. Na, und was meint ihr dazu, das Publikum draußen im Lande? Alle Männer rinlassen mit Paukenschlag. Diesen aus Bayern. Oder machen wir jetzt endlich Schluss mit seinem drumherum Gerede, drumherum Gelaber, drumherum Gequatsche, drumherum Gelaber, drumherum Gequatsche, drumherum Gelaber. Drumherum gequatsche.